Seit langem erwarten die Sicherheitsbehörden deshalb einen Terrorangriff direkt vor Ort in der Heimat. Dennoch nach den Explosionen in New York an diesem Wochenende zunächst die klare Ansage, ein terroristischer Hintergrund sei wohl ausgeschlossen. Jetzt aber, Thilo Kössler in Washington, verdichten sich die Hinweise, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Ja, wurde festgenommen wenige Stunden, nachdem sein Bild veröffentlicht worden war. Ahmad Khan Rahami heißt er. Er wurde festgenommen in Linden in New Jersey. Er ist 28 Jahre alt, hat afghanische Wurzeln. Er ist naturalisiert, also ein amerikanischer Staatsbürger. Er ist bei seiner Festnahme verletzt worden. Er hat auf Beamte geschossen. Zwei Beamte wurden ebenfalls verletzt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat ihn getrieben? Was ist das Motiv? Und gibt es noch Hintermänner? Die Behörden geben sich bis jetzt völlig zugeknöpft. Es gab eine Pressekonferenz, aber da wurden eigentlich keine Einzelheiten genannt. Man fragt sich, was ist das Motiv erstens und man fragt sich zweitens, war es ein Einzeltäter oder gibt es nicht doch noch Hintermänner? Bisher hat sicher Heinlein keine Organisation zu den Anschlägen bekannt in Chelsea, in New Jersey, an einer Laufstrecke und am Bahnhof von Elizabeth. Anders als in Minnesota. Dort hat der IS ja eine Verantwortung für diese Messerattacke eines jungen Somalis in einer Shopping Mall in Minnesota übernommen, bei der es am Samstag 9 Verletzte gegeben hatte. Wie sicher ist, dass tatsächlich der IS hinter diesem Anschlag in Minnesota steckt? Das lässt sich ganz schwer sagen. Man hat ja häufig den Eindruck, dass der IS sehr schnell die Verantwortung für irgendein Attentat übernimmt. Und man hat auch den Eindruck, dass er häufig so eine Art Trittbrettfahrerfunktion da hat und für etwas Verantwortung übernimmt, was wohl so gar nicht direkt in seiner Verantwortung liegt. Man weiß, dass es häufig eben gar keine direkten gewissermaßen Verbindungen zu den Attentätern gegeben hat. Und so mag das auch jetzt in dem Fall von New Jersey möglicherweise gewesen sein. Man geht davon aus, dass es sich eher um einen Lone Wolf, also einen einsamen Wolf, gehandelt hat, der sich durchs Internet radikalisiert hat. Zwei Anschläge innerhalb weniger Tage in den USA. Derzeit läuft der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl im November. Welche Folgen haben diese Anschläge für den Wahlkampf für die beiden Kandidaten Clinton und Trump? Ja, das Thema spült sich natürlich sofort in den Mittelpunkt. Donald Trump bedient sofort wieder die Ängste der Bevölkerung. Er hat Hillary Clinton und Obama vorgeworfen, die islamistische Bedrohung herunterzuspielen, wie er sagte. Er würde den Kampf sofort aufnehmen. Er sagt mal, wir brauchen eine neue Führung, um den Terrorismus zu bekämpfen. Und er hat in Fox News gesagt, er erwarte in nächster Zeit noch mehr Attentate. Das alles hat Hillary Clinton zurückgewiesen. Sie hat gesagt, der Kampf gegen den Terror werde entschlossen geführt, aber man dürfe eben nicht seine eigenen Werte über Bord werfen und die gesamte Religion des Islam dämonisieren. Im Gegenteil, Trump sei mit seiner Hetze ein Anwerber für Terroristen. Also ich denke, dieses Thema wird jetzt im Wahlkampf in den letzten Wochen, die noch bis zum 8. November verbleiben, eine große Rolle spielen. Wagen Sie kurz zum Schluss noch eine Prognose. Welche Linie kommt besser an bei den Wählern? Die harte Linie von Trump oder eher die zurückhaltende von Hillary Clinton? Naja, das Thema beschäftigt natürlich die Öffentlichkeit sehr. Und es passt ja nun auch in die Konzepte dieser beiden Kandidaten mit hinein. Es geht im Grunde auch um das Thema der Einwanderung. Donald Trump ist ein vehementer Verfechter eines Verbots der Einwanderung. Hillary Clinton möchte ein Einwanderungsgesetz haben und es reformieren. Also das sind die Fronten. In den Umfragen liegt Hillary Clinton immer noch vorne, aber man muss gucken, was jetzt im Zeichen auch zum Beispiel des Terrorismus noch passiert. Vielen Dank für diese Information, Thilo Kössler in Washington.